So, genau, also ich bin Max von der Platypus Affiliated Society, von unserem Leipziger Chapter. Die Platypus Affiliated Society wurde im Dezember 2006 in Chicago gegründet und ist in Deutschland in Frankfurt, Köln, Leipzig, Jena, Berlin und Wien vertreten, also im deutschsprachigen Raum besser gesagt. Wir sind ein internationales Selbstbildungsprojekt über die historisch ererbten Probleme und Aufgaben der alten 1920er bis 30er, neuen 60er bis 70er und postpolitischen, also 80er und 90er Linken. Und neben Vorträgen wie diesem heute Abend organisieren wir Podiumsdiskussionen, Lesekreise und Journalismus zur Geschichte der Linken und der Möglichkeit emanzipatorischer Politik heute. Vielleicht noch kurz in Leipzig. Haben wir unseren Lesekreis gerade über Zoom wegen der Pandemie, wie überall in Deutschland. Unser Lesekreis findet um 19 Uhr am Dienstag immer statt. Und den Link findet ihr in den Veranstaltungen auf Facebook von unserer Leipziger Gruppe oder auf unserer Website platypus1917.org. Ich werde die Links auch gleich nochmal hier in den Chat schreiben. Genau, also so viel zu Platypus. Worum es heute Abend gehen soll, wir haben anlässlich des 150-jährigen Bestehens oder Geburtstags des Bestehens, des kurzen Bestehens der Pariser Kommune eine Vortragsreihe organisiert, die sich zur Frage stellt, wie der Marxismus die Erfahrung der Pariser Kommune verarbeitet hat und inwiefern die Bearbeitung, die unterschiedliche Bearbeitung dieser Erfahrung im 19. und im Laufe des 20. Jahrhunderts sowohl die Potenz wie auch den späteren Zerfall des Marxismus aufzeigt. Und dafür haben wir also fünf Vorträge organisiert. Heute ist der allererste von Clint über den amerikanischen Bürgerkrieg und die erste Internationale. Das ist sozusagen der Vorlauf zum Verständnis der Pariser Kommune. Danach nächste Woche machen wir einen Vortrag zur Pariser Kommune und ihrer Geschichte. Die Woche darauf geht es um Kautsky und die Pariser Kommune, danach um Lenin und die Kommune und zuletzt schauen wir uns die Neue Linke und ihre Bearbeitung der Kommune an. Genau, so viel von mir. Clint, ich übergebe mal an dich. Ja, vielen Dank, Max. Vielleicht kurz zum Kontext dieser Diskussion. Also ich würde kurz was vortragen und dann können wir einfach in die Diskussion gehen. Wir fokussieren eher auf gewisse Probleme, die fortbestehen innerhalb der Linke. Ungelöste Probleme sozusagen. Diesen Kontext vor, der Pariser Kommune stellt so gewisse Probleme auf, die im 20. Jahrhundert fortbestehen und innerhalb die Linke so gerät. Und ich meine spezifisch Progressivism und Anti-Black Racism und Antirassismus. Ganz kurz gesagt, die Linie, die Progressiven, zeigten, ist von Lincoln zu, Teddy Roosevelt und Wilson. Dass diese Erweiterung des linkischen, Krieg und Staatsprojekt, im Namen von Freiheit sozusagen, da, mündet. Und auf der anderen Seite, riesigen Scheitern innerhalb der Reconstruction, was dann zu gewissen Reagierungen und politische Auseinandersetzungen durch den 20. Jahrhundert, was wir am Ende besprechen können. Und was ich vorschlagen will, wir können diese von den 20. Jahrhundert überkommende Probleme nicht verstehen ohne diesen historischen Kontext. Und ich meine historisch nicht empirisch, sondern eher welthistorisch. Hier in diesen, also Bürgerkrieg bis Pariser Kommune, also diese Periode, also was sie also eröffnet, damit wir also gewisse so Linien daraus ziehen können und ihre Bedeutsamkeit also evaluieren. Und ganz, also einfach ganz also kurz und knapp gesagt, die Idee ist, dass also dass diese also Antisklavereikrieg, also dass dieser Bürgerkrieg, was ich ganz kurz also vorstellen würde, hätte in die Diktatur des Proletariats oder zumindest also die stärkere Partei, die proletarische Partei, also geendet. Was das heißt, ich werde das ein bisschen also ausführen, also weil also es ist innerhalb diesem Kontext, dass Marx also die historische Aufgabe der Ersten International vorstellt. So das ganz grob gesagt, und ich werde jetzt gleich, blickt man einerseits auf den 13. Zusatzartikel zur US-Verfassung, mit dem 1865 die Sklaverei abgeschafft wurde, und andererseits auf Grants Sieg über Lee in demselben Jahr, dürften die Ziele und die Aufgabe der radikalen Republikaner deutlich werden. Es galt nun, Demokratie und Bürgerrechte im Süden zu garantieren und die Kriegsschulden des Bundes zu begleichen. Um diesen Krieg zu finanzieren, dessen continental-industrielles Ausmaß Napoleon in den Schatten stellte, hatten die republikanischen Radikalen, das heißt die linke Seite des Kongresses, zum ersten Mal direkte progressive Steuern und eine zentralisierte Währung eingeführt. Eine von der Regierung kontrollierte Währung, das Ende der legalen Subordination des einen durch den anderen, sodass alle Amerikaner zum direkten Subjekt der zentralen Regierung wurden, universelle Verpflichtung zum Militärdienst und direkte Besteuerung zum Zwecke der Aufrechterhaltung des bürokratischen und militärischen Apparats der Zentralregierung. Alle diese Maßnahmen waren das Produkt von 4 Jahren Bürgerkrieg oder anders gesagt Produkt des linkischen Staats. Diese staatliche Erweiterung soll nicht bloß als Werkzeug, sondern als politische Revolution verstanden werden. Und also ein Punkt, das also hoffentlich also rauskommt durch den Vortrag, ist, dass diese politische Revolution muss tatsächlich, den amerikanischen Bürgerkrieg, so muss also wirklich innerhalb einen globalen Bürgerkrieg innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft also verstanden werden und kann nicht also wirklich also beschränkt werden auf die US-amerikanische Republik, die also in Frage gestellt ist mit diesem Krieg. Und wir werden das also ein bisschen ausarbeiten. Innerhalb weniger Wochen war jedoch ein neuer Anwärter auf den Mantel der Revolution aufgetaucht, die Lohnarbeiter in industrialisierten nördlichen Städten. Sowohl diejenigen, die durch den Krieg höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten erhalten hatten, als auch diejenigen, die auf der Suche nach Arbeitsplätzen vom Schlachtfeld zurückkehrten, stellten das Thema Arbeitszeit und das Recht auf Arbeit in den Mittelpunkt. In Baltimore trafen sich 1866 Delegierte der wichtigsten nationalen Gewerkschaften und gründeten die National Labor Union. Sie hatten das Ziel, auf dieser nationalen Bühne eine unabhängige politische Partei der Arbeit zu bilden. Bis 1969 hat die NLU, die National Labor Union, einen Delegierten zum 4. Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation zur Ersten Internationalen entsandt. In seinem 1964 anlässlich der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation verfassten Brief an Abraham Lincoln erklärt Marx, die Arbeiter Europas sind von der Überzeugung durchgedrungen, dass wie der amerikanische Unabhängigkeitskrieg eine neue Epoche der Marktentfaltung für die Mittelklasse einweihte, so der amerikanische Krieg gegen die Sklaverei eine neue Epoche der Marktentfaltung für die Arbeiterklasse einweihen wird. Er wiederholt diese global-historische Kontinuität und Differenz zwischen 1776 und 1864 in seinem ersten Vorwort zum Kapital, das der Ersten Internationalen 2 Jahre später vorgelegt wurde. Diese Erklärung von Marx enthält bereits den dialektischen Charakterisierung der von der Industrialisierung geprägten sozialen Emanzipation der Arbeiterklasse, die Gleichzeitigkeit von Fortschritt und Regress. Die umfassende Industrialisierung mitsamt all den massiven Produktivkräften und dem von ihr freigesetzten Potenzial war auch eine Regression, Degeneration und Krise der bürgerlichen Arbeitsverhältnisse selbst. Diese Regression manifestiert sich politisch in der Differenz zwischen der Revolution des 18. Jahrhunderts, Jefferson und Robespierre, und der des 19. Jahrhunderts, 48 und Lincoln. Die Revolution von 1789 schien einer aufsteigenden Linie zu folgen. Die konstitutionellen Monarchen weichen den demokratischen Republikanern, die wiederum den Jakobinern weichen. Zitat: Sobald sie die Revolution weit genug geführt hat, um ihr nicht mehr zu folgen, noch weniger ihr vorangehen zu können, wird sie von den kühneren Verbündeten, der hinter ihr steht, beiseite geschoben und auf die Guillotine geschickt. Die Revolution bewegt sich so in einer aufsteigenden Linie. Im Gegensatz dazu folgt die Revolution 48 einer absteigenden regressiven Linie. Erst wird die soziale Frage der Arbeit gestellt und mit einem Massaker geantwortet. Darauf folgt eine parlamentarische Republik, die im Namen der Revolution von Louis Napoleon aufgelöst und durch ein neues Kaiserreich ersetzt wird, bestätigt durch eine Volksabstimmung. Die gescheiterte Revolution von 48 ist der politische Ausdruck der allgemeinen historischen Regression der bürgerlichen Arbeitsverhältnisse. In ähnlicher Weise verhielt es sich in England, wo die Chartisten, also 48, sich versammelten, um ins Parlament zu marschieren und dort eine Petition für das allgemeine Wahlrecht vorzulegen. Und das ist verweigert, die Petition ignored. In den USA drückt sich diese Regression, die Krise des Liberalismus in der Sklaverei und der Entstehung der Massendemokratie mit Jackson aus, also Andrew Jacksonian Mass Democracy. Einerseits wurde immer deutlicher, dass die Sklaverei auf den Plantagen, die nach Jeffersons Abschaffung des Sklavenhandels isoliert wurde, nicht einfach ausstirbt, sondern vielmehr verhärtete, geografisch expandierte und politisch in die föderale Regierung überging. Andererseits spaltet sich Jeffersons Partei, die Demokratischen Republikaner, unter anderem in die Neue Demokratische Partei unter Andrew Jackson, die zusammen mit der südlichen Plantagensklaverkratie ein Bündnis mit den Pionierbauern des Westens und mit der städtischen Wahlmaschine im Norden. So, das ist, was also ungefähr Jackson tut. Farmers, die nach Westen gehen, er setzt sich zusammen mit dieser neuen, also Urban Machine in dem Norden und bringt sie also unter die also Plantageinteresse des Südens. Also das ist die Entstehung der Massendemokratie. Diese Ausweitung des Wahlrechts auf alle erwachsenen Männer, die das Eigentumsrecht fallen ließ, manifestierte sich jedoch nicht nur in der Demokratischen Partei, sondern auch im selben Jahr in der Entstehung unabhängiger Arbeiterparteien in 61 Städten. Wie Pamela Nogales in einem Vortrag vom letzten Sommer argumentiert, zieht sich die Linie von Jefferson's Revolution bis zu Lincoln nicht über Andrew Jacksons Demokratische Partei. Vielmehr sind es die unabhängigen Arbeiterparteien, die sich auf dieser Linie bewegen. Jefferson selbst sah die neue auftauchende Genossenschaften und Kommunen als faszinierende Möglichkeit hinsichtlich der neu aufkommenden Industriefrage. Und es wird berichtet, dass es ein Arbeiterdelegierter war, der den Namen der 1854 neu gegründeten Republikanischen Partei vorschlug. Also gegenüber dieser Jacksonian Mass Democracy, also die Manufaktur, Commercial, liberalen Interessen in dem Sinne, sie gehen um den, also sie versammeln sich um die Whig Party, also Lincoln ist ein Whig, aber das wird dann die Republikanische Partei in 54. Als nach 48 die Counterrevolution auf dem Kontinent einsetzt, flieht Marx nach London. Die kommunistische Liga spaltet sich aufgrund der folgenden Frage. Geht die Revolution weiter, also auf dem Kontinent, oder ist die Revolution auf absehbare Zeit vorbei? Marx war überzeugt, dass Letzteres zutreffend ist. Andere meinten, die Revolution brauchte den bloßen Willen und eine Rückkehr nach Köln, wo sie verhaftet und ins Gefängnis geworfen werden. Marx verfasst eine Reihe von Aufsätzen über den Scheinscharakter dieses Prozesses und erklärt, dass das Verbrechen der Kommunisten nicht gegen das gegenwärtige, sondern gegen das zukünftige Regime gerichtet war. Nichtsdestotrotz scheint seine Einschätzung richtig zu sein und Marx und seine Familie geraten in Armut. Während der Revolution, also 1848, hatte er jedoch in Köln einen gewissen Charles Dana kennengelernt. Dana berichtete vor die New York Tribune, der den Gründungsredaktor Horace Greeley war, über die laufenden Revolutionen in Paris, Frankfurt und Berlin. Lincoln hatte sich Ende der 1840er Jahre mit Greeley angefreundet, da beide Whig-Kongressabgeordnete waren. Die New York Tribune, das Organ der Radikalen, wird zur meistgelesenen Zeitung in den Vereinigten Staaten und auch so global. Charles Dana lädt Marx ein, als europäischer Korrespondent für die Tribune auf einen Stücklohn zu schreiben, was Marx für die 1850er den Lebensunterhalt sichert. Obwohl dies noch nicht richtig untersucht wurde, ist es plausibel, dass Marx im Vorfeld des Bürgerkriegs zu den meistgelesenen Autoren in Amerika gehörte, da die Redaktion häufig die besten Artikel von Marx nahm und sie als Leitartikel auf der Titelseite veröffentlichte, dabei jedoch Marx' Namen herausschneidet und den Artikel als offizielle Meinung der Zeitung selbst präsentiert. Wie wir wissen, schlug die Counterrevolution, also die Confederacy, zuerst zu. Die Südstaaten sehen in der Republikanischen Partei und in Lincoln ein unnachgiebiges Bollwerk gegen die Sklaverei und erklären nach Lincolns Wahl die Abspaltung. Dieser kontrarevolutionäre Entschlag war möglich, weil eine revolutionäre Partei entstanden war. Um mit Kautsky zu sprechen, eine revolutionäre Partei, aber keine Revolution machende Partei. Die Confederacy wird von London und Paris als kriegerisch anerkannt. Die Regierung Lincoln besteht auf dem innerstaatlichen Charakter des Aufstands und erklärt, dass das Ziel des Krieges einfach darin bestehe, die Union zu bewahren, die Sklaverei nicht abzuschaffen und irgendeine Einmischung seitens der europäischen Kräfte als Kriegserklärung genommen wird. Die Confederacy macht deutlich, dass ihre Abspaltung dem Zweck dient, die Sklaverei zum Eckpfeifer einer neuen Ordnung zu machen. Die Sklaverei war explizit ihre Antwort auf die aufkommende Frage der industriellen Arbeit im Norden. In den ersten beiden Kriegsjahren scheint die Confederacy sowohl militärisch als auch diplomatisch zu gewinnen. Ihre Abgesandten spielten mit den liberal-demokratischen nationalen Bestrebungen von 1848. Sie führten einen Krieg der nationalen Selbstbefreiung gegen den imperialen Einfall des Nordens. In der Tat, sagt The London Economist, wenn Lincoln den Krieg nicht gegen die Institution der Sklaverei selbst erklärt, das heißt gegen die Enteignung von Privateigentum in Menschen, dann geht es im Krieg überhaupt nicht um Sklaverei. Im Tribune zerstört Marx dieses Argument. Zitat, die fortschreitende Missbrauch der Union von Seiten der Sklavenmacht durch das Bündnis mit der nördlichen Demokratischen Partei ist sozusagen die allgemeine Formel der Geschichte der Vereinigten Staaten vom Beginn dieses Jahrhunderts an. Die sukzessiven Kompromissmaßnahmen markieren die sukzessiven Eingriffe, durch die sich die Union immer mehr in den Sklaven des Sklavenbesitzers verwandelte. Ein ähnlicher Gedanke wurde von Perry Anderson und Tariq Ali von der New Left Review geäußert, die spekulierten, ob es für die Weltgeschichte nicht besser gewesen wäre, wenn der Bürgerkrieg in einer Pattsituation mit drei verschiedenen Nationalstaaten, die südliche Confederacy, nordliche Union, Kanada, geendet hätte, davon ausgehend, dass die Sklaverei am Absterben sei und man somit den US-Imperialismus des 20. Jahrhunderts hätte verhindern können. Diese Vorstellung hätte Marx als Hinfeule empfunden. Er untergraf beide Punkte gleichzeitig. Im Grunde genommen, ein geteiltes Haus kann nicht bestehen. Die soziale Basis der nordamerikanischen Republik wird entweder zur Sklaverei oder zur freien Arbeit. Die Bundesregierung wird der Expansion dienen von entweder dem einen oder dem anderen. Und tatsächlich sprechen zu dieser Zeit die Abgesandten von der Confederacy mit den Ministern von Louis Bonaparte, also Bonaparte the First, der Zweite, der das Kriegschaos ausgenutzt hatte, gerade in die Mexikanische Republik eingedrungen war, sie gestürzt und eine Marionette, der Habsburger Maximilian, installiert hatte, hatte um die Möglichkeit eines lateinamerikanischen Sklavenreichs auszuloten. Und, daher kommt eigentlich das Wort like Latin American. Also Louis Bonaparte geht mit, also mit dem Papst und will eine Gegenmacht sozusagen gegen diesen Manufaktur Norden aufbauen. So im Zusammenhang quasi mit Southern Confederacy. Also die Frage in diesem Krieg ist wirklich also von dem ganzen amerikanischen Kontinent, right? Like also geht es nach freier Arbeit, also Lohnarbeit oder geht es nach Sklaverei? Und diese Frage ist scharf gestellt gerade hinsichtlich dieser Industrialisierung, die zu dieser Zeit stattfindet. Auch ein guter Beispiel also für den globalen Ausmaß von diesem Kontext. Garibaldi, also er ist ein 48er, also er ist für die republikanische Einheit, also Italien. Er kämpft für ein paar Republiken in Südamerika, kommt zurück nach Italien und es wird also veröffentlicht, dass Lincoln ihn also angeboten hat, also Führerschaft, also des ganzen Union Army zu übernehmen. Diese Idee, also wird Lincoln vorgelegt, er sagt, okay, nicht die ganzen, sondern so nur eine Armee. Und wenn das offiziell also vor Garibaldi kommt, also er ist so ein Held sozusagen von diesen 48er also Anstrebungen. Und er fragt den Angesandte, ist das Ziel, also die Abschaffung, also ist das Kriegsziel die Abschaffung der Sklaverei und würde ich also unbeschränkte militärische Autorität, Gewalt haben, das zu sehen, das zuzusehen. Und der Diplomat kann ihm nicht eine straight answer geben. Und es ist wirklich dann, mit der Emancipation Proclamation und den Kriegskehre, es wirklich jetzt also explizit und im globalen Bewusstsein um diese like welthistorische Niederschlagung der Sklaverei, dass die ganze Fortunes des Kriegs also kehren. Und Marx macht klar, dass es wirklich also eine freie Arbeit, also demokratische so Republik und die schlechteste so Art von Sklaverei in den Annalen der Geschichte. Die Rekrudeszenz der Sklaverei im amerikanischen Süden war mit dem Aufstieg der Baumwollspinnereien in Manchester verbunden. Also Spinning Jenny ist also die Maschine hier. Diese Industrialisierung ist die soziale Revolution, die Marx vor Augen hat. Diesen Zusammenhang. Das ist die soziale Revolution. Es ist also Regression und Fortschritt, möglicher Fortschritt gleichzeitig. Wenn die Plantagensklaverei des frühen bürgerlichen Kolonialismus ein zu Tode arbeiten war, deshalb der stündige Nachschub von Afrika, so wird die Sklaverei durch die Industrialisierung mehr zum stabilen, fixen Kapital, das mit der Kommodifizierung von Arbeitskräften in den nordischen, britischen und europäischen Manufakturen korrespondiert. Man kauft einen Sklaven für die Dauer seines Lebens, einen Arbeiter kauft man stundenweise. Man kann den Unterhalt eines Sklaven im Voraus bezahlen oder man bezahlt den Arbeiter mit einem Lohn. Konkret bedeutet dies, die Produktion von Rohbaumwolle zu erweitern, um die Mühlen von Manchester, Lancashire zum Zwecke des Exports zu betreiben. Und natürlich also den riesigen Unterschied zwischen freien und Sklavenarbeit zu leugnen, bedeutet einfach den demokratischen Ausdruck der sozialen Revolution und die historischen Einsätze der anhaltenden Revolte der Arbeit und ihre Beendigung in der sozialen Frage gänzlich zu verfehlen. Also wenn man diesen, es ist offensichtlich, aber also, um es klar zu machen, also weil es gab ja einige, die sagen so, es gibt keinen Unterschied, right? Also der Kapitalist kann also Sklaven oder freie Arbeit also einfach ausbeuten. Und das verkennt also spezifisch, also wie also die ganze also bürgerliche Revolte des dritten Stands tatsächlich in diese Frage, in diese soziale Frage also sein also geendet hat. Also diese Revolte des dritten Stands, die auf diese industrielle, soziale Weise gestellt wird. Und während nach dem Freihandelsimperialismus, nach 1948 Getreideimport und Kapitalinvestition, das Parlament in England näher an die Union gebunden hatten, zog das Interesse an Baumwollherstellung eindeutig Richtung Süden, wobei die Herstellungsstätte auf ein absolutes Hungerniveau reduziert wurden. Als Palmerston die Idee aufbrachte, also Palmerston ist so quasi die also Bonaparte in England, so kann man so denken, so beschreibt Marx ihn. Also im Sinne, dass er, also die, also er spielt zu den demokratischen und liberalen also Anstrebungen, also überall, aber dann gleichzeitig sie zurück, also zurück, also niederhält. Ja, man sieht das in Polen, also er sagt ja, also Befreiung Polen, also er spielt zu all den liberalen, also demokratischen, also Anstrebungen, aber dann macht Deals mit dem Zar. Also er spielt immer diese so zwei Gesichter. Also das ist so, er ist der Typ, der also zuerst den Putsch von Louis Bonaparte anerkennt, nach 51, und er wird dann so, like, okay, vielleicht können wir in diesem amerikanischen Bürgerkrieg tatsächlich die Confederacy anerkennen. So als Palmerston die Idee aufbrachte, die Confederacy als unabhängige Nationalstaat anzuerkennen, verweigern die Weber in Lancaster die ohnehin wenige Arbeit, die sie haben. Und auf Grundlage dieses breiteren demokratischen Impulses der Arbeiter berufen die Londoner Gewerkschaften eine internationale ein. Die internationale wurde aufgrund der englischen Gewerkschaften gegründet, die selbst aus dem Scheitern des Chartismus resultierten hatten. 1854, im selben Jahr wie die Gründung der Republikanischen Partei, findet in Manchester ein unabhängiges Arbeitsparlament statt. Also es sei gesagt, ein anderes Parlament wurde gebildet, das Parlament von Arbeit gegenüber das Parlament von Kapital. Es verschwand schnell, zeigte jedoch das beginnende Bewusstsein einer internationalen Arbeitersregierung, die Herrschaft im bürgerlichen Liberalismus übernehmen müsste. Es ist wirklich dieser Manchester Liberalismus. Marx macht also die Bemerkung irgendwo, dass unter die quasi also politische Führung, also innerhalb also England, weil die Manchester Liberals, also sie wollen so ganz England auf eine Fabriklogik reduzieren, also bloß Effizienz von Arbeit, right? Und also Marx denkt, dass also unter diese also wird so könnte, so ist eine Möglichkeit, also könnte die englische Arbeiterklasse zu eines also sozial gebildet, also in so also Proletarisierung um diese politischen Bewusstsein zu erlangen. Und es ist unter diesem so Manchester Liberalismus, so Imperialismus des Freihandels, also wird es manchmal genannt. Das ist wirklich so, wo man, also England ist jetzt also das Manufakturzentrum der Welt, exportiert Kapitalgüter zu allen Ländern. Es ist like der freiste, like Freihandel, den man bisher gekannt hat. Mit der politischen Forderung nach der Charter auf eine Petition an die Linke der Liberalen, den radikalen Whigs, zurückgestuft, verlagert sich ihre, also von den Chartisten, verlagert sich ihre sozialorganisatorische Stärke auf die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften, die sich zu dieser Zeit in den USA, in England und anderswo entwickelten, bestand aus ihren sozialen Verhandlungsmacht, so wie Bargaining Power. Wenn eine Regel vereinbart wurde zwischen Kapital und Arbeit, waren sie es, die sie durchsetzen. Also soziale Streikaktivitäten bedeuteten bereits die soziale Selbstdisziplin der Arbeiterklasse. Also die Unions, diese Gewerkschaften, sie waren like, in einem Sinne Zwangsinstrumente von Arbeitnehmern durch Arbeiter, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gewerkschaft. Also du musst also nicht nur die Leute innerhalb des Gewerkschaft kontrollieren, sondern auch Leute außerhalb. Und sie bildeten die einzige mögliche Form, das Recht auf Arbeit unter den Bedingungen ihrer industriellen Vermarktung geltend zu machen. Der erste soziale Akt international ist die Bekämpfung von Arbeitgebern, die auf dem Kontinent nach Streikbrechern suchen. Die zweite ist die Unterstützung von Streikenden in Paris. Beide demonstrieren die soziale Verhandlungsmacht der organisierten Arbeit oder eine kohärentere, zentralisierte Form der internationalen Gewerkschaften, die sich zu dieser Zeit bilden. Die Frage war die politische Form dieses aufstrebenden sozial-industriellen Selbstbewusstseins. Der Generalrat, der von den englischen Gewerkschaftsführern und Vertretern aus vier anderen Nationen gebildet wird, bietet Marx einen Sitz im Rat an und lädt ihn ein, die Antrittsrede des Verbandes zu verfassen. Der erste Entwurf der Präambel der International zu ihren Regeln und ihrer Verfassung wurde von einigen Marsianern, also Italien-Einheitsrepublikaner, verfasst, die sich in etwas 40 dicken Absätzen eine Art bürgerliche demokratische Föderation von Nationalstaaten vorstellten. Marx schreibt die Präambel der Verfassung neu, fordert in 10 kurze Absätzen die wirtschaftliche Selbstemanzipation der Arbeit durch politisches Handeln, die Abschaffung der Klassenherrschaft und die wird vom Generalrat einstimmig angenommen und auf den folgenden Kongress gebilligt. Der erste große Konflikt, also innerhalb der Internationalen, besteht mit den Proudhonisten, die einen großen Einfluss auf die französische Arbeiterklasse in Frankreich haben, um die Frage der Verstaatlichung des Landes und der Produktionsmittel. Kurz gesagt, die Proudhonisten stellen sich immer noch kleine handwerkliche Werkstätten und unabhängige Landwirte vor. Der zentrale ökonomische emanzipatorische Mechanismus soll dabei der kooperative Kredit zwischen unabhängigen kleinen Produzenten sein. Sie nehmen jene Zeile aus der Präambel der International, das Zitat, also dass die wirtschaftliche Emanzipation der Arbeiterklasse der das große Ziel ist, dem jede politische Bewegung als Mittel untergeordnet sein sollte, als Vorwand, um den politischen Kampf überhaupt abzulehnen. Den sie von den Blankisten gespiegelt bekommen, die auf einem politischen Putsch bestehen, auf Kosten der ökonomischen kooperativen Gesellschaft und auf Kosten sowohl der Gewerkschaften als auch der sozialen Verhandlungsmarkt durch Streiks, die unter der Führung von Blank zunehmen, von Bonaparte wurden. Also wir werden das in dem nächsten Vortrag, die Proudhonisten, die sagen, also wir bauen ökonomische Kreditkooperativen innerhalb Kapitalismus, ganz kurz gesagt. Und die Blankisten, die sagen, wir machen einen Putsch, also um die Revolution zu ermöglichen, um die weitere, wir müssen einfach den Staat den Staatsmarkt nehmen, auf den Weg bekommen. Und dann können wir so die Revolution haben. Und Louis Blanc, er will also Sozialstaat sozusagen. Wir besprechen das nächste Woche. Ja. Auf diesen politischen Charakter des Proudhonismus, das heißt auf seine Ablehnung der Politik zugunsten eines anarchischen Liberalismus, werde ich jetzt jedoch nicht im Hinblick auf Frankreich bezogen nehmen, sondern im Hinblick auf den amerikanischen Fall, wo es in der Führung der Arbeiterbewegung zu dieser Zeit einen ähnlichen Kampf zwischen einem ähnlichen Kreditliberalismus, den Greenbackism, und dem unabhängigen politischen Kampf um die Verkürzung des Arbeitstags. Also diese Verkürzung des Arbeitstags, das ist so da in den 30er, so quasi als roter Faden. Die kommen in diesen Kampf mit Greenbackism für die politische Gestalt sozusagen, Bewusstsein, von diesem aufkommenden Arbeiterbewegung. Der anarchische Liberalismus, sowohl der Proudhonisten als auch der Greenbacker, zielt auf eine Zentralbank ab, die die Bereitstellung von Krediten und Geldern für produktive Investitionen bereitstellt, sowie zu dem Zwecke, dass die Zusammenarbeit von Arbeit und Kapital so geregelt ist, dass die gesamte Arbeiterklasse zur Beschäftigung kommt, das heißt kapitalistisch wird. Für die Proudhonisten wurde die wirtschaftliche Selbstemanzipation Kreditnetzwerke erfolgen, die innerhalb und zwischen Arbeitergenossenschaften aufgebaut werden sollen. Als Gegenleistung für ihr zumindest nominales Engagement für die Verstaatlichung von Land und Fabriken haben die Proudhonisten eine zentrale Weltarbeiterbank in das Programm der Ersten International aufgenommen. Im Fall der Greenbackers, deren Ursprünge in den Klassen der Manufakturkapitalisten und den Pionierbauern liegen, kam vor den von Linken erweiterten Bundesstaat zunehmend die Idee auf, die Regulierung der Kreditversorgung zu übernehmen. Und der Typ hier ist Henry Carey, also er ist Pennsylvania, also Eisenmanufaktur. Also er kommt mit diesen Ideen aus. Kapital und Arbeit können nicht zusammenarbeiten. Kapital kann keine Arbeit beschäftigen, wenn das Geld knapp ist. Und die Konzentration von Krediten in den Händen der Geldverleiher verteuert das Geld und damit weniger Kapitalinvestitionen möglich sind. Das Konzept Arbeit umfasst sowohl den Unternehmer als auch den Lohnempfänger. Und der von der Arbeit geforderte Mehrwert besteht in den Zinsen für Darlehenskapital, die über das tatsächliche Produktionspotenzial dieses Kapitals hinausgehen. Ein gerechter Zinssatz, Interest Rate, ermöglicht eine produktive Interessengemeinschaft zwischen Kapital und Arbeit. Henry Carey drängt daher darauf, dass die Kriegsschulden des Bundes in Greenbacks und nicht in Gold zurückzuzahlen. Alexander Campbell, also in dieser Linie, geht noch einen Schritt weiter und sagt, eine Währung, die ausschließlich von Staatsanleihen abhängt, sollte zur einzigen Währung der Nation gemacht werden und alle privaten Banknoten ersetzen. Campbell hat seine, also das im Grunde genommen, dass der Staat einfach die Währung setzt, also alle private Währungen also übernehmen. Und das wird dann diese produktive Zusammenarbeit zwischen Kapital und Arbeit ermöglichen. Wir wollen eine expansive Währung mit einer expansive nach Westen und so Manufaktur und so. Alexander Campbell, hat seine Idee den Gewerkschaften und den radikalen Republikanern vorgetragen. Er veröffentlichte den Plan für ein Volksgeld in Working Man's Advocate in Chicago, der damals einzigen Arbeiterzeitung mit beträchtlicher Auflage, die übrigens mit Gewerkschaften in Verbindung gebracht wurde, die sich zu dieser Zeit im Streik gegen Greenback-Arbeitgeber befanden. Er wird diese Zeitung daraufhin kaufen, also The Working Man's Advocate. Aber selbst als sie zu einem Organ für Campbells Greenback-Plan wurde, ließ sie den Slogan der Titelseite der Achtstunde-Tages nie fallen. Die Bekehrung der beiden Führer der Führer der National Labor Union und der versuchten Partei, Cameron und Silvers, also die zwei Großleute, also die sind dann überzeugt von diesem Greenback-Plan. Kann jedoch nicht einfach als Verschleierung durch ein außerirdisches Klasseninteresse erklärt werden. Der Greenbackism wurde zur bevorzugten Ideologie der meisten Gewerkschaftsmanager und eingeschränkten aktiven Arbeitnehmer, weil er eine Form der produktiven Zusammenarbeit versprach. Silvis sagte offen, dass die politische Übernahme des Greenbackism durch die Arbeiter letztendlich eher dazu diente, minimale Menschenrechte zu gewährleisten und eben nicht dazu, die Arbeit zu emanzipieren, wie es bei der Forderung nach dem 8-Stunden-Tag war. Und wenn man warum Leute so sagen, dass sie eine Arbeitszeit verkürzen wollen, die Arbeiter sagen auch, also in den letzten Stunden bin ich nicht produktiv. Ich trage nicht zur Gesamtproduktion bei. Also es ist eigentlich unproduktiv, die Arbeiter zu überarbeiten, sozusagen. Im Gegensatz dazu setzt sich der rote Faden, also zu Greenbackism, im Gegensatz dazu setzt sich der rote Faden von Jefferson und den unabhängigen Arbeiterparteien mit Ira Stewart fort. Die Forderung nach der politischen Gesetzgebung des 8-Stunden-Tags. Die allgemeine Auffassung von Ricardo, der versuchte, die bürgerliche, von Adam Smith vertretene Perspektive auf Arbeit unter den Bedingungen der industriellen Proletarisierung wieder zu behaupten, war nichts anderes, als dass Kapital ein Lohnfond war, der von der angesammelten Arbeit aus der lebendigen Arbeit bezahlt wird, was einen über den sozialen Wert der Lohne hinausgehenden Konflikt zwischen Kapital und Arbeit impliziert. Also Henry Carey nennt Ricardo den Vater von Kommunismus. Ricardo also, legt seinen Finger auf den Klassenkonflikt innerhalb Kapital und Arbeit. Stewart, dessen Ursprung im radikalen Abolitionismus zu verorten ist, stellt dies auf den Kopf. Arbeit ist der Kapitalfonds, aus dem neues Kapital produziert wird. Die Reduktion der Arbeitszeit ist eine politische Aktion, die die soziale Frage der Arbeit als Klasse sofort aufwirft. Die Idee gegen die Sklaverei, schrieb er, war, dass jeder Mann das Recht hat, nach Belieben zu kommen und zu gehen. Die Arbeiterbewegung fragt, wie viel dieses abstrakte Recht tatsächlich wert ist, ohne die Macht es wirklich auszuüben. So, Zitat zu Ende. Er sagte den Radikalen, also die radikalen Republikaner, die mehr oder minder so in der Führungsposition sind. Er sagte den Radikalen, dass jeglicher Reichtum von der Gesellschaft geschaffen werde, nicht von Individuen, und die Grundlage seiner Anhäufung liegt in dem, was den Arbeitern, die ihn schaffen, vorenthalten wird. Lohne waren das, was Arbeitskräfte effektiv verlangen könnten. Gewinne waren die Differenz zwischen der Tageslohnrechnung und dem Produkt der Arbeit des Arbeitstages. Für die Greenbackers war die Frage des Zinsraten daher lediglich ein Streit zwischen dem Unternehmer und dem Finanzier über das, was dieser bereit der Arbeit vorenthalten hatte. Das Motto des 8-Stunden-Tags lässt sich somit wie folgt auf den Punkt bringen. Sie werden unsere Preise, wir werden ihre Stunden verkürzen. Der wichtigste Aspekt ist dabei, dass es diese Forderung nach politischer Arbeitszeitverkürzung ist, die zum ersten Arbeit als soziale Klasse aufwirft. Begeisterte Radikale, Radical Republican, der von der 8-Stunden-Bewegung überzeugt war, kam zu dem Schluss, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit in einer Stadt oder in einem Bundesstaat lediglich bedeuten würde, dass das Kapital an einem anderen Ort verlegt wird und daher zum Gesetz der gesamten Union gemacht werden muss. Also deshalb brauchen wir auch einen Tarif. Am weitesten kommen die Reformer dabei, bei den 8 Stunden, the farthest that they get ist also bloß for federal employees, an 8-Stunden-Tag. Und selbst wenn dies tatsächlich durchgesetzt worden wäre, es wird nicht durchgesetzt, würde es das soziale Interesse der Arbeit als Ganzes auslöschen. Aufgrund des Crash 1873, also das ist so quasi die Endpointe von dieser Periode, so normal genommen, gab es eine allgemeine Verschiebung und Neuausrichtung radikaler Republikaner hin zu liberalen Republikanern, was als Reaktion auf den Aufstieg der Arbeiterbewegung und der damit verbundenen sozialen Frage zu verstehen ist. Also, die Radical Republicans werden zu Liberal Republicans bis 1873, genau um diese Arbeiterfrage. Was einschließt Reconstruction im Süden. Also wie weit kann man gehen, sozusagen. Wir kommen da wieder daher zum Schluss. Diese Verschiebung zeigt sich in einem Trilemma von Edwin Godkin, also einem radikalen Republikaner. Also Edwin Godkin hat diesen Trilemma. Als republikanischer Radikaler schätzt er Vertragsfreiheit, Demokratie und produktive Zusammenarbeit. Im London Spectator liest er ein Argument gegen die Ausweitung des Wahlrechts in England auf die Arbeiterklasse. Der Autor weist auf die in Massachusetts diskutierte 8-Stunden-Gesetzgebung hin. Wenn die Arbeitnehmer eine Stimme erhalten, werden sie sie verwenden, um die Arbeitszeit zu verkürzen. So, daher wollen die Arbeiter das Wahlrecht, like, um die Arbeitszeit zu verkürzen, also diese soziale Arbeitszeit. So kommt es, dass Godwin 1 die Demokratie im Namen der Vertragsfreiheit ablehnen kann, oder er kann sich weiterhin für die Demokratie einsetzen, indem er nachweist, dass ein kürzerer Tag im produktiven Interesse der Gemeinschaft liegt, oder er kann sowohl an der Demokratie als auch am freien Vertrag festhalten, indem er die Wähler davon überzeugt, dass 8-Stunden-Gesetz für alle Beteiligten schlecht sind. Er geht mit der letzteren Option und sein Magazin veröffentlicht den 10-Stunden-Tag als die natürliche Preis der Arbeit. Der politische Kampf über die Länge des Arbeitstages, der die Zeitökonomie politisierte, offenbarte die soziale Frage des Klassenkonflikts. Um sich als Klasse zu konstituieren, müsste die industrielle Lohnarbeit jedoch dieses politische Ziel mit den gesellschaftlichen Streiks im Sinne einer geschichtlichen Aufgabe und eines geschichtlichen Ziels in Verbindung bringen. Im Falle der National Labor Union ist es so, dass eine funktionelle Trennung zwischen spezifischer gewerkschaftlicher Streikaktivität und politischer Partei entwickelt, im Moment, als der letztere vom Greenbackism kooptiert wurde. Stuart kämpfte an vorderster Front sowohl des radikalen Republikanismus als auch innerhalb der Arbeiterbewegung gegen die politische Führung durch den Greenbackism, bis er zur ersten Internationale wechselt. Friedrich Sorge gibt ihre Stuart, also schenkt ihm eine Auflage des Kapitals, und er ist so ganz begeistert von dem ganzen Ding, gerade vor seinem Tod. So wie Marx die politisch-legislative Arbeitszeitverkürzung in England als den ersten Sieg der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse über die der Mittelklasse bezeichnete und das Ausbrechen des Bürgerkriegs in die politische Forderung nach einem Arbeitstag hervorhob, so müssen wir verstehen, dass die politische Forderung den möglichen historischen Aufstieg der Arbeiterklasse geprägt hat. Aber da diese Möglichkeit selbst eine Funktion des industriellen Rückschritts und des sozialen, demokratischen, politischen Krise ist, bleibt sie gegenstandslos. Und somit ist diese Forderung insofern bedeutungslos, als sie nicht gerade zur Konstitution der Arbeiterklasse zu einer Partei beitrug. Zusammenfassend. Die Frage ist so eher negativ. Was waren die Aufgaben, die in the wake of diesem Bürgerkrieg stattfinden? Also was heißt es jetzt, freie Arbeit? Und die rote Linie, so die rote Faden quasi, ist diese politische Verkürzung der Arbeitszeit. Aber das ist wichtig, nicht an sich, sondern nur insofern, als das also die Arbeiterklasse zu einem politischen Subjekt macht. Und das ist die Frage, die in der ersten International also stattfindet. Und deshalb habe ich auch diesen Greenbackism und Proudhonism, also die haben diese Ähnlichkeit, indem sie denken an so eine Ausmaß von Kredit innerhalb sozusagen Kapitalismus, den Klassengegensatz verschleiert. Und es ist Es ist diese sozialpolitische Frage, die da in dem Interösten International so aufgestellt ist, die dann in die Pariser Kommune übergeht. Und dabei ganz kurz einfach zu sagen, dass wenn den amerikanischen Bürgerkrieg, amerikanischen Bürgerkrieg und Pariser Kommune, die sind Momente einen entfaltenden globalen Krise der bürgerlichen Gesellschaft sozusagen. Und diese Funktion, die stillgeboren mit der National Labor Union und die versuchte National Labor Party, dass die politische Funktion, die sie übernimmt, das ist, was dann in der Pariser Kommune negativ so ausgedrückt ist. Soweit von meiner Seite. Also natürlich, also dabei auch, weil Progressivism und Anti-Black Racism und Anti-Rassismus, also was also die heutige Linke ist. Also wir können jetzt also über die heutige Linke, aber wir können nicht, woher diese Probleme kommen, ohne diesen 19. Jahrhunderten Projekt, historischen Projekt zu verstehen. Und das können wir also spezifisch besprechen. Also es gibt ein paar Beispiele da. Fragen, Kritik, Kommentar. Ich will einfach diesen Kontext eröffnen, von amerikanischen Bürgerkrieg zu Pariser Kommune, und dann was negativ für eine Aufgabe das darstellt. Ganz kurz und knapp gesagt, die Diktatur des Proletariats in dieser Vorkrieg, also Nachkriegszeit, hätte einfach geheißen, dass die Befreiten im Süden die Plantagen übernehmen und die Arbeiter in Manchester die Fabriken unternehmen und dass sie auf einer kooperativen Basis ihren Produkt, die Frage aber, also diese soziale Frage quasi, die negativ gestellt ist, das kann nicht verstanden werden ohne diesen politischen, ohne diesen politischen Bewusstsein davon. Und deshalb diese Trennung von radikalem Republikanismus im Klassenkampf. Clint, ich hätte eine Frage. Okay, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Das berührt den Vortrag jetzt indirekt, also nicht direkt unbedingt deine Hauptthese, aber du hast davon gesprochen an zwei Stellen, dass im Zusammenhang mit dem global entfaltenden Widerspruch industrieller Produktion von Kapital und Arbeit im 19. Jahrhundert der Kapitalismus im Grunde genommen die Sklaverei in der Rekrudeszenz erlebt. Das hast du jetzt nicht weiter ausgeführt. Vielleicht könntest du darüber sprechen, weil mir ist es unklar, also in groben Zügen zumindest, unklar, wo genau dieser Zusammenhang zu verorten ist und wie es zu einer Wiederbelebung irgendwie der Institution der Sklaverei im Zusammenhang des Industriekapitalismus kommt. Mhm. Ja. Also es ist ganz wichtig, dass der frühbürgerlichen kolonialen Sklaverei, dass auf der einen Seite das ist etwas Neues, aber nicht an sich quasi, sondern weil es mit diesen größeren freien Arbeitsverhältnisse verknüpft ist. Die Weise, wie das zum Beispiel Robertson mit der New Left Review, also dass das eine Profitmaximisierung ist, right? Dass also warum ist die Caribbean, also vor allem englischen Sklaverei, unterschiedlich. Es ist, weil es also alles auf die, also das ist schon da quasi, die Forderung nach Profit. Und ich denke, ein solcher Ansatz verpasst so, also es ist nicht diesen Fokus auf Profit, sondern der Kontext von bürgerlichen kolonialen Sklaverei innerhalb, was Marx, also Cooperation und dann Manufaktur. Also es ist nicht vorstellbar ohne diesen größeren Kontext von bürgerlichen Arbeit. Es ist in diesem Sinne dann, like Adam Smith ist schon darüber klar, like dieser absolute Unterschied zwischen freier und Sklavenarbeit kann nur auftauchen, wenn man tatsächlich freie Arbeit hat. Und dann so, also was passiert dann mit dieser und es ist innerhalb diesen like Cooperation Manufacture Welt, dass man denkt, dass die Sklaverei kann einfach absterben. Also das ist die Vorstellung mit der Gründung. Deshalb, also den Sklavenverhandel verbannen, und es wird einfach absterben unter den Druck von einer ausbreitenden freie Arbeit Kooperationsgesellschaft. Und was passiert dann mit dieser Industrialisierung ist mehr oder minder, dass man kauft jetzt ein Sklave aus einem stabilen, fixen Kapital sozusagen. Also like work to death, often like frühbürgerlichen Caribbean so Plantagen, das steht in also Zusammenhang mit den Austausch mit der kommerziellen Gesellschaft, also im Rest der Welt. Also ich will like, you know, so viel Zucker produzieren und deshalb kann ich also die Sklaven zum Tode arbeiten. Das ist dann anders sobald diese bürgerliche Arbeitsverhältnisse in Norden, Europa, Britain sich verändern. Das, was man jetzt tut, ist, man also kauft ein Sklaven zu also für das ganze Leben sozusagen. Es ist eine Fixed Capital Investment in dem Sinne. Weil die Wert von Arbeit in Manchester sich untergeht. Darf ich kurz eine Rückfrage stellen? Das heißt, die These ist, ich weiß nicht, ob konstantes Kapital an der Stelle auch als Begriff benutzt werden kann, aber also mit der allgemeinen Ersetzung variablen Kapitals, also menschlicher Arbeitskraft im Produktionsprozess durch konstantes Kapital, dass das unter anderem auch dahingehend stattfindet, dass Sklaverei deshalb ja kein variables Kapital ist, weil es tatsächlich ein fixes Investment ist. Dass also dieser Trend, diese allgemeine Ersetzung menschlicher Arbeitskraft, beziehungsweise ist ja auch menschliche Arbeitskraft, aber eben in Form des variablen und konstanten Kapitals tatsächlich unterschiedlich, also freie Lohnarbeit und Sklaverei, dass das der Trend ist, der dem unterliegt und also zu einer Wiederbelebung der Sklaverei und einen Beitrag leistet. Ist das das, was du sagen wolltest? Ja. Teil dieses Paradoxes, ne? Dass freie Arbeit wird wertlos und Sklavenarbeit wird wertvoller. Warum wird also Sklavenarbeit wertvoller? Weil es Konstantkapital ist. Und diese die freie Arbeit wird zum Variabelkapital. Also in Adam Smiths Welt ist freie Arbeit nicht Variable Capital. Also es ist Kooperation und Competition. Es ist bürgerliche Austausch. Als diese so freie Arbeitsverhältnisse sich also intrinsisch quasi unter Industrialisierung also mehr in fixen Kapital, also Industrie, Technologie und so weiter, also zusammenbricht sozusagen. Da hat also die industrielle Da kann man auch so fixen Kapital in Formen von menschlichen, also lebendigen Arbeit in fixen Kapital und so. Und es ist auch like ein selbstunterminierendes System, like was sie da haben, weil die Weise, wie sie es also gesagt haben, also man kauft like Sklaven, um Baumwolle zu machen und um dann wieder Sklaven zu kaufen. Also the fixed investment in humans eigentlich also unterminiert ihre eigene Grundlage, weil also du kannst also so, weil es kann sich nur aufgrund von mehr Sklaven basieren. Weil sie sind in Konkurrenz mit industrialisierter freier Arbeit. Also was auf eine Stundenweise. Dürfte ich da nochmal nachfragen, weil also mir leuchtet es auf den ersten Blick nicht ein, warum sozusagen mit einer Entwertung der Arbeitskraft durch Industrie Sklavenarbeit plötzlich wieder populär wird. Also könnte man nicht sagen, also wenn halt industrielle freie Arbeit also billiger wird und man immer weniger Löhne bezahlen muss, weil man sozusagen weniger menschliche Arbeitskraft braucht für die gleiche Arbeit, dann, also ich kannte immer das Argument eher für so diese Südstaatensklaverei als halt, also diese arbeitsintensive Form, also so viel menschliche Arbeitskraft, die man dort sozusagen anwenden musste, weil es bislang keine Maschinen dafür gibt. Also das war halt nur möglich und ein Florieren dieser Art zu wirtschaften war halt nur möglich, weil man halt so durch Sklaverei auf ultra billige Arbeitskräfte zurückgreifen konnte sozusagen. Und aber wenn sich jetzt sozusagen auch die andere, also auch die freie Lohnarbeit sozusagen verbilligt, dann könnte man doch auch sagen, einfach, ja, dann braucht man das nicht mehr. Aber scheinbar war es ja nicht so. Also deshalb fand ich das nur paradox, ist ja erstmal eine historische Beschreibung, nur zu sagen, also gleichzeitig mit dem Entstehen von irgendwie mehr Maschinerie steigt auch wieder die Sklaverei an, aber irgendwie der Zusammenhang scheint hier nicht einzuleuchten. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Ja, also ich denke, du hast also dein Finger auf den Vorschlag gestellt. Also weil also so Arbeitskräfte werden also durch Industrialisierung also entbilligt und deshalb hat man keine also Technologieinvestition quasi im Süden. Also weil also im Grunde genommen like, weil die Technologie so viel like Mehrwert also durch Arbeitsanwendung Mehrwert sozusagen in Manchester produziert, hat man keine Technologieinvestition im Süden, man kauft einfach mehr Menschen. Also das ist also the fixed capital investment, the slavery. Statt like diese was man in dieser also in Manchester hat, wo es ist jetzt also es ist auf freier Lohn basierende und das ist was die Technologie vorantreibt. Und die Sonne entwickelt nie Manufaktur. Also, okay, ja, das macht Sinn. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht auch noch mal kurz der Link, glaube der wichtig ist. Also wenn man sagt, die Mehrwertproduktion im industriellen Kapitalismus ist nicht zuletzt irgendwie dahingehend gekennzeichnet, dass die organische Komposition des Kapitals sich verändert, also dass variables Kapital, menschliche Arbeitskraft durch konstantes Kapital ersetzt wird, dann ist, glaube ich, der wichtige Link, sich klarzumachen, dass ein Sklave dahingehend kein variables Kapital ist, sondern tatsächlich so ein fixiertes Investment, weil du den auf Lebenszeit kaufst und nicht auf Abruf, wie bei Lohnabruf, die du für einen gewissen Zeitraum bezahlst. Und also ein Anstieg von konstantem Kapital, so in der organischen Zusammensetzung des Kapitals im Zusammenhang des aufkommenden Industriekapitalismus, haben wir ja ne, konstantes Kapital, das sukzessive Variables ersetzt. Und konstantes Kapital kann eben unter anderem auch Sklaverei sein. Ich glaube, das war der Punkt, so wie ich ihn jetzt verstanden habe, den Clint machen wollte. Ganz kurz, wenn ihr Fragen habt und aber die nicht selber einsprechen wollt, könnt ihr auch einfach in den Chat schreiben und ich lese sie dann vor. Genau. Ich hatte mich nur gerade gefragt, also anknüpfend an das, was Jan gerade gesagt hat und deine Antwort darauf, die ich so verstanden habe, okay, es gab die Sklaverei im Süden, weil das Kapital in konstantes Kapital in Manchester umgewandelt wurde. Also im Sinne von, in Manchester gab es die Industrialisierung und Technologie. Und das heißt, es gab kein Kapital im Süden, um da Technologie und konstantes Kapital, Maschinen und Industrie irgendwie aufzubauen. Hieße das nicht, wenn wir jetzt so an Akkumulationstheorie denken und die Idee von Kapital expandiert weltweit und dehnt sich immer weiter aus, dann doch wiederum, dass die Sklaverei durch den expandierenden Kapitalismus überwunden wird, sozusagen. Also sozusagen, okay, Manchester bietet irgendwann keine Investitionsmöglichkeiten, der industrialisierte Norden bietet irgendwann keine Investitionsmöglichkeiten. Das heißt, Technologie und Maschinen, das Investitionskapital dafür fließt dann letztlich irgendwann in den Süden. Also hätten wir jetzt keinen Bürgerkrieg gehabt. Und da wird auch Sklavenarbeit dann sukzessive irgendwie ersetzt durch Maschinenarbeit. Also mir ist, glaube ich, immer noch nicht so ganz klar, wie die Maschinenarbeit auf der einen Seite die Sklavenarbeit auf der anderen Seite hervorbringt. Oder ja. Also lief deine Frage daran hinaus, also warum diese organische zusammensetzende Kapital in Manchester nicht dann einfach wieder in dem Süden so investiert wurde, sozusagen? Also genau, beziehungsweise so würde nicht die Expansion des Kapitals und die, also so, dass du irgendwann keine Investitionsmöglichkeiten mehr hast und Kapital expandieren muss, dazu führen, dass sich die organische Zusammensetzung des Kapitals auch im Süden dahin verlagert, dass Maschinen mehr eingesetzt werden. Weil ich meine, also die Zusammensetzung. Das ist Teil des Paradoxes, also dass die organische Zusammensetzung nicht im Süden stattfindet, weil es nicht freie Arbeit ist. Also wir können nicht über Arbeitskräfte reden im Süden. Ja, okay. Oder habe ich also und also deshalb, also so die einzige Weise, wie diese Arbeitssystem also funktionieren kann, ist, dass es expandiert. Also es ist selbst unterminierend, weil das einzige Fixed Capital Investment ist mehr Sklaven. Also wenn man keine freie Arbeit hat, hat man keine organische Zusammensetzung von Kapital und Arbeit. Habe ich eine Frage betroffen? Ja, ich glaube, so macht es irgendwie mehr Sinn. Die Frage wäre dann nur, okay, dafür, dass sozusagen, also eigentlich auch, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher mit dem, was Jan gerade gefragt hat, also wäre dann nicht, dass Arbeit sich auch verteuert durch die Einforderung von, was weiß ich, dem 8-Stunden-Tag und höheren Löhnen im kapitalistischen Zentrum in Europa, in Manchester oder wie auch immer, wäre das nicht auch die Bedingung dafür zu sagen, okay, es ist jetzt plötzlich, oder es bleibt zumindest, es bleibt attraktiv, Sklaven einzusetzen, weil die Bezahlung für variables Kapital, das heißt Lohnarbeit, eben eine, also höher ist. Du musst denen irgendwie mehr Leute mehr zahlen, als einfach nur für ihre so biologische Reproduktion irgendwie notwendig ist. Ja, also in dem Sinne, dass also dass Also wenn Arbeitskraft teuer, wenn Arbeit teuer wird in Manchester durch, also 10-Stunden-Tag, sagen wir, also was genau meinst du, dass das wo eine Einfluss oder ein Effekt, weil ja, also es wird, also wenn die Arbeit in Manchester teurer wird, das heißt auch, das trägt genau diesem Sklaven schlechten Umlauf bei, weil die Kosten werden einfach dann auf ihren Suppliers and Customers gelegt werden. Und deshalb war es auch eine politische Frage. Also es war nicht in dem unmittelbaren Interesse der Lanchester Arbeiter. Also es war in Interesse, dass sie billigen Baumwoll bekommen, damit sie Jobs haben. Aber vielleicht habe ich nicht ganz deine Frage behandelt. Also die Idee ist, dass Arbeit wird zu Arbeitskraft, also mit dieser Industrie-Technologie-Ersetzung Dynamik, wird der Sklave mehr und mehr zum fixen Kapital, weil das ist die einzige Technologieinvestition. Also gerade weil menschliche Arbeitskraft in Manchester entwertet wird durch die Technologie sozusagen, wird also Menschen mehr und mehr also gebraucht, um Rohstoffen zu produzieren. Also es gibt kein Incentive, in Technologie zu investieren, wenn das nicht aus der Arbeiterklasse selbst kommt, die Arbeitszeit zu reduzieren, was nur aus freien Arbeit kommen kann. Das ist auch Teil der Pointe. Und das wirklich, also und deshalb müssen wir diesen dialektischen Charakter im Blick haben, ne? Also dass die Industrialisierung, also großen Stichwort, also die Proletarisierung bürgerlichen Arbeitsverhältnisse, dass das ist gleich, also so eine es ist krisenhaft, ja, also und dieser krisenhaften Charakter drückt sich in der sozialen Frage aus, was auf verschiedenen Formen sich ausdrückt. Aber es ist in diesem Krisencharakter, dass also eine Potenz ausgearbeitet wird, sozusagen von Marx historisch. Und deshalb also es ist diese Linie von Jefferson sozusagen. Also er sieht in diese neue so Kommunen und Genossenschaften und so diese neue Experimente, also kooperative Arbeit in dem Sinne, eine Möglichkeit für diese neue industrielle Frage. Er kommt klar nicht zum Klassenkampf, aber niemand kommt wirklich dazu bis den 30er, 40er. Ich hätte vielleicht noch mal eine Frage, vielleicht kannst du es noch mal irgendwie versuchen, möglichst knapp zusammenzufassen, inwieweit der amerikanische Bürgerkrieg und die Pariser Kommune ein Ausdruck eben von dir benannter so Krise sind. Also du hast darüber gesprochen, dass wir einen Fortschritt in den bürgerlichen Revolutionen haben des 18. Jahrhunderts und einen Regress beginnend mit den Revolutionen 1848. Genau, und dass der Grund dafür die unterliegenden sozialen Bedingungen sind. Also das eine ist eine bürgerliche Revolution in so einem vorkapitalistischen Modell und das andere ist eine demokratische Revolution auf dem Boden des Kapitalismus. Und da hast du jetzt den Bürgerkrieg, wenn ich es richtig verstanden habe, und auch die Pariser Kommune als Ausdruck mit eingeordnet. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ich denke, der wichtige Teil, im Vordergrund würde ich dich sagen, dass Teil meines Zieles war, also dass es ist diese, dass Marx einen großen Wert auf Politik legt. Und dass eine politische, man kann in dem Sinne nicht like Kapital a priori logisch ableiten, sozusagen. Und like, daher kommt diesen Klasseninteressen und diesen demokratischen Ausdrücke und diese, die Weise, wie diese soziale Krise also sich ausdrückt, ist in der demokratischen Revolution. Also deshalb habe ich betont, dass also die Arbeiter selber wollen das Wahlrecht sozusagen, die wollen, also man kann nicht einfach die Arbeiter mehr vertreten, im alten Sinne. Also die Arbeiter müssen auf einer anderen Weise also vertreten werden. Also das ist diese like Louis Bonaparte und Jackson und so. Und das heißt, was heißt es, dass die Arbeiter sich selbst vertreten? Also diese demokratische Revolution als Ausdruck dieser sozialen Krise dann diesen politischen Charakter hat und dass man kann diesen politischen Charakter nicht beiseite lassen, als ob es like bloß ein ökonomisches Interesse sei. Welche ökonomische Interesse drückte den amerikanischen Bürgerkrieg oder die Pariser Kommune aus? Also das ist die falsche Herangehensweise. Diese politische, ideologische Element ist wesentlich dazu. Das im Vordergrund gesagt, die Pointe, die ich dabei machen wollte, und ich denke immer noch darüber nach, aber es ist das, diese soziale Frage, die aufkommt in dieser Mittelperiode des 19. Jahrhunderts, die einzige Weise, wie man den Bürgerkrieg und die Pariser Kommune marxistisch verstehen kann, ist hinsichtlich diesen politischen Formen und die demokratische Revolution in dem Sinne. Man kann nicht sagen, und in diesem Sinne, also die Frage ist, like, inwiefern hätte die Erste International den historischen Charakter, alle diese versammelnde demokratische Ausdrücke, wie hatte sie so auf den Klassengegensatz also geknüpft gedeutet? Und ich habe Marxes Vorschlag, so es ist diese, also was man zumindest in England und den USA sieht, ist diese politische Forderung für die allgemeine Gesetzgebung der Verkürzung der Arbeitszeit. Das deutet sich auf diesen sozialen, das drückt diesen sozialen Widerspruch aus, diesen Klassenwiderspruch sozusagen aus, also intrinsisch zu Eigentum aus. Das ist so quasi die Linie von dem amerikanischen Bürgerkrieg zur Pariser Kommune, was Marx also in der internationalen versucht, also bewusst zu machen. Weil die Pariser Kommune selber, like, man kann nicht einfach sagen, like, oh, die hätten die Interessen der Bauern und also den kleinen Stadtteil von Paris und die Pariser Kommune ist die negative Figur für die Diktatur des Proletariats, weil es eine politische Form ist. Also es drückt nicht unmittelbar irgendwelche Klasse, like Klasseninteresse aus, sozusagen. Also es ist die politische Form. Und wir können also spezifische, darin kommen. Aber dass diese politische Form der Pariser Kommune, die auftaucht, sozusagen, die Aufgabe, die sie like hätten, wäre diese von der ersten internationale gestellten Klassenkonfliktfrage. Und das kann wirklich nur demokratisch verstanden werden. Also was diesen Aufkommen der Ausdrücke der Masen, wohin das führt. Und deshalb diese politische, ideologische Komponente, das enorm wichtig ist. Hat das überhaupt eine Frage beantwortet, Henry? Wahrscheinlich nicht. Doch, tatsächlich. Also ich glaube, ich verstehe den Punkt besser. Du willst sagen, dass diese soziale Krise also primär verstanden werden muss in der Art und Weise, wie sie sich äußert und dass das eine politische Frage ist. Und also der politische Ausdruck der sozialen Krise ist überhaupt ihre Manifestation überhaupt. Und anstatt irgendwie so einen Ökonomismus, in dem wir sagen, keine Ahnung, wir reduzieren alles auf ökonomische Interessen, sondern nein, die also besagte Krise schon in der Demokratischen Revolution 1848 findet eine weitere politische Manifestation eben im amerikanischen Bürgerkrieg auf gewisse Weise und noch markanter in der Pariser Kommune. Und dass eben, ja, so, ne, die soziale Krise sich politisch manifestieren muss. Also so habe ich es jetzt verstanden. Ich hätte daran anschließend vielleicht noch eine Frage, weil so wie ich dich jetzt verstanden habe, also weil du bist am Ende darauf eingegangen, dass 1873, glaube ich, sich quasi Radikalrepublikaner in Liberalrepublikaner quasi verwandeln. Und das erinnert ja schon so ein bisschen, also prägnant gesagt könnte man sagen, dass dann 1873 irgendwie das amerikanische 1848 war. Also wo es irgendwie klar geworden ist, okay, dass sich die Interessen des Proletariats irgendwie unterscheiden von denen, irgendwie weiß ich nicht, der bürgerlichen Demokratie. Also wie würdest du die Verbindung irgendwie sehen? Weil klar, also es geht irgendwie darum, wie Henry gerade zusammengefasst hat, dass es um politischen Ausdruck von einer sozialen Krise geht. Aber auf der anderen Seite, was ja schon das Schwierige zu sein scheint, daran zu verstehen, ist irgendwie so eine gewisse Ungleichzeitigkeit. Also, und ich glaube, das kam auch schon letztes Jahr auf bei der Vortragsreihe von Platypus zur amerikanischen Revolution. Diese Frage zum Beispiel, inwieweit Abraham Lincoln sozusagen selber bonapartistische Züge hatte oder so. Also, ich weiß nicht, das ist jetzt keine sehr konkrete Frage, aber ja, ich weiß nicht, ob du dazu noch im Anschluss an Henry was sagen kannst. Ja, ja. Also erstens, Marx und Engels, also sie verstehen also den Bonapartismus und diesen counterrevolutionäre Welle sozusagen, also erst in den 50er mit dem Mexican-American War. Also sie ist progressiv, fortschrittlich, gleichzeitig, weil es ist einfach ein Landgrab für Sklaverei, Texas, right? Wir fangen einfach Texas von Mexiko und machen es ein Sklavenland. Und das ist, wo sie diesen Bonapartismus, counterrevolutionären Zeiten sehen. Die Frage dann, also was genau passiert, wenn die radikale Republikaner aufgrund der sozialen Frage, aufgrund dieser unabhängigen Arbeiterbewegung, also nicht unabhängig, weil sie ultimativ like co-opted sind von Greenbackism, von American Proudhonism, was passiert dann, wenn sie dann zu liberalen Konzert, also Republikaner werden? Und ja, also ich würde das nicht gleich also Bonapartismus, also eine bonapartistische Counterrevolution nennen. Viele würden das sagen. Also es ist eine sehr populäre Leseart zu sagen, right, like die Republikanische Partei, die sind Staatskapitalismus. Also die sind dann, also sie sind nach diesem 73-Moment, also, right, weil sie sagen, okay, wir werden nicht militärisch so konzentriert die Reconstruction in dem Süden also zu Ende bringen, sozusagen. Wenn wir diese Idee haben, dass die 40 Acres and the Mule, right, dass die alle so freien Landbesitzer, so Pioneer bauen werden, dass kleinbürgerlich sehr beschränkt ist, überhaupt nicht auf die industrielle Frage hinweisen, sozusagen. Aber die wollen nicht Kooperativen einführen im Süden, weil sie sehen, was Industrie in den Norden tut. Also man kann nicht dieses Kapitalproblem vermeiden, right? Like, also wenn wir einfach also kooperative Arbeit einfach also machen im Süden, werden sie einfach Industrieproletarier werden. Deshalb besser, dass alle also unabhängige Farmers werden, right? Und diesen 73-Moment, wo es ist eine Verneinung von diese Verkürzung der Arbeitszeit, diese politische Forderung, und gibt auf die Reconstruction im Süden zu Ende zu bringen. Die Idee ist, dass, und die Idee ist auch, die Pariser Kommune ist gerade stattgefunden, die Idee ist wiederum da, wenn in South Carolina die Demokratie eingeführt wird, völlig zu Ende gebracht, das würde heißen, dass sie einfach das Eigentum neu verteilen wollen, right? Die sagen, also South Carolina will become the Paris Commune. Also das ist was Leute also sagen. Und das hätte passieren können nur in einer Diktatur des Proletariats, right? Und das würde diesen globalen Kontext im Blick bringen müssen. Aber Lincoln selber, Erstens, esoteric platypus, war Lincoln Bonaparte? Er ist ganz klar gegen, was zu dieser Zeit Bonapartismus genannt wird, right? Wenn Liberalen zu dieser Zeit über Bonapartismus reden, sie meinen Louis Bonaparte, diesen Imperialismus, diesen verharrende Sklaven, Sklavenallianz mit Zarismus und Louis Bonaparte und so diese internationale Verhärtung, alle Liberalen, sie sind gegen diesen Bonapartismus in dem Sinne. Und Lincoln ist auch. Und auf der anderen Seite, er war Diktatur. Und wenn John Wilkes Booth ihn erschossen hatte, er sagt, he's killing the emperor. Er sagt was auf Lateinisch, down with Caesar. Weil Lincoln war, es war diktatorisch in verschiedenen Hinweisen. Es ist da ein bisschen, es ist ein und die andere. But these are Tariq Ali, Perry Anderson, es hat ihren Ursprung wirklich in den Populismus und Progressivismus des späten 19. Jahrhunderts. Aber die Idee, dass die Republikanische Partei einfach Partei von Big Capital, US Imperialism. Und das fängt an wirklich mit Lincoln, aber in 73. Und so wird es rezipiert, dieses Moment. Wohingegen ich will nur klar machen, dass diese Kehr von radikalen Republikanismus zu liberal Conservatism, liberal Republicanism, das ist auch eine Antwort genau auf diese soziale Frage. Es bedürfte eine dass politisch aufgefasst werden. Die National Labor Union war nicht in der Lage, das zu tun. ist keine Frage, aber irgendwie so ein anschließender Gedanke daran. Und zwar ist ja der amerikanische Bürgerkrieg, wird ja auch gerne die zweite amerikanische Revolution genannt, also sozusagen die Fortführung der bürgerlichen Revolution. Gleichzeitig aber unter den Bedingungen von 1848, also tatsächlich internationalen Bonapartismus. Und deshalb eben nicht, also keine vollständige bürgerliche Revolution in dem Sinne, also keine Realisation bürgerlicher Gesellschaft gewissermaßen. Und ich finde, was da auch gut zum Ausdruck kommt, ist tatsächlich nochmal der Unterschied zwischen der bürgerlichen Revolution und letztendlich der proletarischen und inwiefern die proletarische tatsächlich die Realisation und gleichzeitig die Aufhebung der bürgerlichen Revolution sein kann, die Vollendung gewissermaßen. Ja, das ist eine gute Frage. Und falls andere like, versuchen wollen, also Fragen zu antworten und so, ja, bitte. Ich würde nur darauf hinweisen, also W.E.B. Du Bois, also er ist in der Nähe von der kommunistischen Partei in den 30er und er schreibt, dass South Carolina, also er wollte den Kapitel über South Carolina die Diktatur des Proletariats nennen. Und er bekommt Bescheid von der kommunistischen Partei, like, nee, wir müssen, betonen, dass es bloß eine bürgerliche, demokratische Revolution war. Und das ist im Kontext von diesen, also es gibt auch andere Sachen da, weil, like Du Bois sagt auch, also dass wenn die Sklaven zu der Union Army gehen, das war eine Generalstreik. Und andere Marxisten sagen, also es war kein General Strike, weil es kein entsprechendes politisches Bewusstsein davon gab, right? South Carolina, das war die radikalste Demokratie, die dann am schlimmsten niedergeschlagen war. Aber ja, und deshalb, Lisa, die Frage, die ich so negativ aufwerfen wollte, ist, welche Komponente waren da, die negativ sozusagen diese Aufgabe, also negativ, proletarische Partei hätte der stärkere Alliierte sein, hinter der radikalen Republikaner sozusagen, like die Krise ihrer eigenen bürgerlichen Revolution also zu Ende zu bringen sozusagen. Und deshalb es hat schon diese Zweideutigkeit auf einer Weise, also bürgerlich-demokratisch und proletarische Revolution in dem Sinne. Like die proletarische Revolution die besteht in die Führung sozusagen von der Klasse, von der bürgerlichen Revolution, also von dieser bürgerlichen Sache. Und wirklich, dass man kann nicht, also die Frage, like, lokalisiert im Süden oder bloß im Norden auch. Ich meine, die Frage ist die Zusammenhang zwischen die englische Arbeiterklasse, die nordische Arbeiterklasse und die Befreiten und die armen Bauern, also die poor white trash sozusagen im Süden. Und in dieser Zeit, also es ist noch nicht like die verheerte like so legale Rassismus, das man in den 1890er unter Jim Crow findet. Und Marx like er deutet auf also diese Gebieten, die gegen die Sklavocracy waren, right? Und also es ist so ein Fünftel der Bevölkerung im Süden war diese Kleinbauern, also Sharecroppers, und so ist es nicht nur Kleinbauern, also Sharecroppers. Also schwarz und weiß. Natürlich, das ist nicht der Weg, dass das genommen hatte. Na gut. Gibt es sonst noch Fragen?